bös und arg. Die lasst uns jetzt begraben, holt einen großen Sarg. Hinein leg ich gar manches, doch sah ich noch nicht was. Der Sarg muss sein noch größer, wie ich's Heidelberge fass. Und holt eine Totenbahre und Bretter fest und dick. Auch muss sie sein noch länger als wie zum einst die Brüt. Und holt mir auch 12 Riesen, die müssen noch stärker sein als wie der starke Christoph im Dom zu Köln am Rhein. Die sollen den Sarg vortragen und sinken ins Meer hinab. Denn solchem großen Sarge ein großes Grab.